1. Thessalonicher, Kapitel 2. Denn auch ihr wisset, liebe Brüder, von unserem Eingange zu euch, dass er nicht vergeblich gewesen ist, sondern als wir zuvor gelitten hatten und geschmäht gewesen waren zu Philippi, wie ihr wisset, waren wir dennoch freudig in unserem Gott, bei euch zu sagen das Evangelium Gottes mit großem Kämpfen. Denn unsere Ermahnung ist nicht gewesen zu Irrtum, noch zu Unreinigkeit, noch mit List, sondern wie wir von Gott bewähret sind, dass uns das Evangelium vertraut ist zu predigen. Also reden wir, nicht als wollten wir den Menschen gefallen, sondern Gott, der unser Herz prüfet. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisset, noch dem Geiz gestellet, Gott ist des Zeuge, haben auch nicht Ehre gesucht von den Leuten, weder von euch noch von anderen, hätten euch auch mögen schwer sein als Christi Apostel, sondern wir sind mütterlich gewesen bei euch, gleich wie eine Amme ihre Kinder pfleget. Also hatten wir Herzenslust an euch und waren willig, euch mitzuteilen nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser Leben, darum, dass wir euch liebgewonnen haben. Ihr seid wohl eingedenk, liebe Brüder, unserer Arbeit und unserer Mühe, denn Tag und Nacht arbeiteten wir, dass wir niemand unter euch beschwerlich wären, und predigten unter euch das Evangelium Gottes. Des seid ihr Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und unsträflich wir bei euch, die ihr gläubig waret, gewesen sind. Wie ihr denn wisset, dass wir, als ein Vater seine Kinder, einen jeglichen unter euch ermahnet und getröstet und bezeuget haben, dass ihr wandeln solltet würdiglich vor Gott, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Darum auch wir ohne Unterlass Gott danken, dass ihr, da ihr empfinget von uns das Wort göttlicher Predigt, nahmet ihr's auf nicht als Menschenwort, sondern, wie es denn wahrhaftig ist, als Gottes Wort, welcher auch wirket in euch, die ihr glaubet. Denn ihr seid Nachfolger worden, liebe Brüder, der Gemeinden Gottes in Judäa in Christo Jesu, dass ihr eben dasselbige erlitten habt von euren Blutsfreunden, das jene von den Juden, welche auch den Herrn Jesum getötet haben und ihre eigenen Propheten und haben uns verfolget und gefallen Gott nicht und sind allen Menschen wider. Wären uns zu sagen den Heiden, damit sie selig würden, auf dass sie ihre Sünden erfüllen alle Wege, denn der Zorn ist schon endlich über sie kommen. Wir aber, liebe Brüder, nachdem wir euer eine Weile beraubet gewesen sind, nach dem Angesichte, nicht nach dem Herzen, haben wir desto mehr geeilet, euer Angesicht zu sehen, mit großem Verlangen. Darum haben wir wollen zu euch kommen, ich, Paulus, zweimal, und Satanas hat uns verhindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr's vor unserem Herrn, Jesu Christo, zu seiner Zukunft? Ihr seid ja unsere Ehre und Freude.